Zu fragen, warum wir kämpfen, ist zu fragen, warum die Blätter fallen. Warum kämpfen wir? Um Heimat und Familie zu beschützen. Um Gleichgewicht zu wahren und Harmonie zu schaffen. Für uns ist die wahre Frage die folgende: Wofür lohnt es sich zu kämpfen? In euren Augen sehe ich dieselbe Furcht, die auch mich verzagen ließe. Der Tag mag kommen, da der Mut der Menschen erlischt, da wir unsere Gefährten im Stich lassen und aller Freundschaft Bande bricht. Doch dieser Tag ist noch fern. Die Stunde der Wölfe und zerschmetterter Schilde, da das Zeitalter der Menschen tosend untergeht. Doch dieser Tag ist noch fern, denn heute kämpfen wir. Bei allem, was euch teuer ist, auf dieser Erde, sag ich, haltet stand, Menschen des Westens! Ein Signal aus weiter Ferne, hört das Kialahorn erklingt. Die Schatten verschwinden, der Anfang vom Ende, der Untergang beginnt. Die Zeit verrinnt, eine blutig rote Färbung dort am Firmament. Jeder erkennt, wie es beginnt, das Unheil nach der Himmel brennt. Wolkenlos Feuer, Feuer, Blitze, Blitze aus den Wolken. Der doppelte Blitz am Kragen, unser Antrieb zur Revolte. Und was ihr wolltet, das wird euch niemals gelingen. Ich höre euch bereits Jehovas Klagelieder singen und es erklingen. Alte, wohlbekannte Weisen von Familie, Volk und Vaterland, von Heimat, Blut und Eisen. Arzender Geist wird verweisen, das weiße Europa ist wacht auf, die Völker begehren auf. Der Aufstand, er nimmt seinen Lauf. Dann ist es da, das Schicksalsjahr-Nationen erheben sich aus dem Abgrund. Die goldene Morgenröte, Morgenstund hat Gold im Mund. Doch für euch wird's nicht die Morgen, sondern Abendstunde sein. Die Matrix zerbricht, Sodom zerfällt, Germania erscheint. Für unsere Sache. Wir können uns nicht hinter diesen Mauern verstecken und bloß zusehen, dass das Land stirbt wie sie. Seit nunmehr 70 Jahren regiert ihr nun am eigenen Volk vorbei. Dass ihr euch selbst die Nächsten seid, wird ihr von niemandem bezweifelt. Seit eben diesem Zeitraum macht sich hier die Lüge breit. Man erklärt uns nun seit Jahr und Tag, am 8. Mai wurden wir befreit. Vor diesem Geist der Zeit, nachdem ihr lebt die graue Masse. Vor blankem Neid wird selbst Gomorra Schia erblassen. Versündigt habt ihr euch an Anstand, Ehre und Moral. Eure Verbannung aus dem Paradies direkt in ein ins Jammertal. Denkt ihr, das deutsche Volk gestürzt mit eurem Hochverrat. Erstickt an euren eigenen Früchten, erntet eure eigene Saat. Den Nürnberger Prozessen gibt's dann das jüngste Gericht, an dessen Ende das Genick eines jeden Hochverräters bricht. Und der legitimierte Richter ist dann nur noch die Geschichte. Wir sind einzig unserer Rasse und dem Glauben fest verpflichtet. Und verzichtet wird auf keinen Meter deutschen Boden. Die Fahne ist gehisst, so wie der Arm zum Gruß gehoben.